Erster David sprach zum Volk. Sein Sohn Salomo ist jung. Er soll den Tempel bauen. Der Tempel ist für Gott Jahwe. Zweiter, ich habe viel für den Tempel gesammelt. Es gab Gold, Silber und Eisen. Auch Holz und viele schöne Steine. Dritter, ich gebe noch mehr Gold und Silber. Ich freue mich über den Tempel Gottes. Vierter, er gibt 3000 Talente Gold. Er gibt 7000 Talente Silber. Das Silber ist für die Wände. Fünfter, das Gold und Silber ist für Geräte. Es ist auch für alle Arbeiten. Wer will heute für Jahwe spenden? Sechster, die Anführer der Familien waren bereit. Die Anführer der Stämme Israels waren bereit. Auch die Anführer des Königs. Siebter, sie gaben 5000 Talente Gold. Sie gaben 10000 Talente Silber. Sie gaben auch viel Bronze und Eisen. Achter, wer Edelsteine hatte, gab sie auch. Sie kamen in den Tempel Jahwes. Jehiel passte darauf auf. Neunter, das Volk freute sich sehr. Sie gaben freiwillig für Jahwe. König David freute sich auch. Zehnter, David lobte Jahwe vor allen. David sagte, gelobt seist du, Jahwe. Du bist der Gott Israels. Für immer und ewig. Elfter, Jahwe, du hast Größe und Macht. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Du bist der König über alles. Zwölfter, Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist der Herr über alles. Du gibst Kraft und Macht. Du machst alles groß. Dreizehnter, unser Gott, wir danken dir. Wir loben deinen schönen Namen. Vierzehnter, wer sind wir und unser Volk? Wir können nicht so viel geben. Alles kommt von dir. Wir geben es dir zurück. Fünfzehnter, wir sind nur Gäste auf der Erde. Unser Leben ist wie ein Schatten. Es ist schnell vorbei. Sechzehnter, Jahwe, unser Gott, wir haben viel gesammelt. Wir bauen einen Tempel für dich. Alles kommt von deiner Hand. Siebzehnter, Gott, du siehst in unsere Herzen. Du magst Ehrlichkeit. Ich habe ehrlich gegeben. Dein Volk gibt auch ehrlich. Achtzehnter, Jahwe, Gott unserer Väter. Hilf deinem Volk, ehrlich zu sein. Lenke ihre Herzen zu dir. Neunzehnter, gib meinem Sohn Salomo ein gutes Herz. Er soll deine Gebote halten. Er soll den Tempel bauen. Ich habe ihn vorbereitet. Zwanzigster, David sagte, lobt Jahwe, euren Gott. Das Volk lobte Jahwe. Sie verneigten sich vor Jahwe. Sie verneigten sich vor dem König. 21. Am nächsten Morgen opferten sie Tiere. Sie opferten 1000 Stiere. Sie opferten 1000 Widder und Lämmer. Sie opferten viel für Israel. 22. Sie aßen und tranken mit Freude. Sie machten Salomo wieder zum König. Sie salbten ihn für Jahwe. Zadok wurde Priester. 23. Salomo saß auf dem Thron Jahwes. Er war König an Davids Stelle. Er hatte Glück. Ganz Israel gehorchte ihm. 24. Alle Anführer gehorchten König Salomo. Auch alle Söhne Davids gehorchten ihm. 25. Jahwe machte Salomo sehr groß. Ganz Israel sah das. Er gab ihm ein großes Königtum. Kein König hatte so etwas. 26. David, der Sohn Isäs, war König. Er herrschte über ganz Israel. 27. Er war 40 Jahre lang König. 7 Jahre in Hebron. 33 Jahre in Jerusalem. 28. David starb im hohen Alter. Er hatte Reichtum und Ehre. Sein Sohn Salomo wurde König. 29. Die Geschichte von König David steht in Büchern. Sie steht in den Büchern von Samuel. Auch in den Büchern von Nathan und Gad. 30. Dort stehen seine Macht und Taten. Dort stehen die Zeiten über ihn. Auch über Israel und andere Länder.